Hi guys. Hallo Leute. Ich möchte noch ein bisschen mehr über meinen Lieblingsbibelvers sprechen. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Aber ich möchte mit dem zweiten Teil sprechen. Das Sterben ist ein Gewinn. Und da ist, was der Apostel Paulus sagt. Der Apostel Paulus sagt, wenn das Leben auf der Erde fertig ist, dann werde ich gewinnen. Wisst ihr, ich bin nun 34 Jahre verheiratet. Sometimes I frustrate my wife. Und manchmal frustriere ich meine Frau. And I tell you why. Und ich sage euch wieso. So I'm sitting with her, I'm playing cards. Und ich sitze da mit ihr, ich spiele Karten. Und dann fange ich an, über den Himmel nachzudenken. And she realizes that something is happening. Und sie realisiert, dass da etwas los ist. My facial expression changes. Mein Gesichtsausdruck verändert sich. And she said, oh no, not again. Und sie sagt, oh nein, nicht schon wieder. You're not thinking about heaven again, are you? Und sie sagt, du denkst doch nicht schon wieder über den Himmel nach, oder? I said, I'm so homesick. Und ich sage, ich habe so Heimweh. I mean, I'm so homesick of heaven. Ich sehne mich so nach dem Himmel. Listen, I'm a super happy person. Ich bin eine glückliche Person. No, I'm a joyful, happy guy. Und die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eine glückliche, fröhliche Person bin. So it finished. You know, depression, what's depression? Okay, ich kenne keine Depression. But when I think about heaven, I don't want to remain here on this earth. Aber wenn ich über den Himmel nachdenke, dann will ich nicht auf dieser Erde bleiben. Understand exactly what the Apostle Paul said. Ich verstehe genau, was der Apostel Paulus sagt. He actually said, I'm pressed hard between the two decisions. Weil er sagt, ich möchte beides. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Remain here or shall I go? What shall I choose? Soll ich auf der Erde bleiben oder soll ich in den Himmel gehen? Was soll ich auswählen? I go through constantly, sometimes every day. Und das ist etwas, durch das ich immer wieder durchgehe, manchmal jeden Tag. I really start to think of heaven. I just want to say, Lord, can I go now? Well, don't help me. Weil wenn ich über den Himmel nachdenke, dann habe ich wie die Frage, kann ich jetzt gerade gehen? No, once I begin to understand the reality of heaven is gain. Weil wisst ihr, wenn ich mal angefangen habe zu verstehen, dass die Realität vom Himmel ein Gewinn ist. Ich habe meiner Frau gesagt. I said, sweetheart, if you go to Jesus forever before me. Ich habe gesagt, Liebling, wenn du für immer zu Jesus gehst vor mir. What do you mean? I'm going to make the biggest party. Werde ich die größte Party überhaupt machen. No grief. Und es wird keine Trauer sein. Keine Tränen. Sure, just party. Einfach eine Party. Sure. She looked at me, she said, what? Und sie hat mich angeschaut und gesagt, was? How can you tell me you love me and then when I'm gone you're not going to cry? Wie kannst du mir sagen, dass du mich liebst und wenn ich dann weg bin, dann wirst du nicht weinen? Here's what I said. Und da ist, was ich gesagt habe. I said, sweetheart. Ich habe gesagt, Liebling. Do you really believe that I love you? Glaubst du wirklich, dass ich dich liebe? Sie sagte, ja. Ich sagte, also stell dir vor, wenn ich mal nach Hause komme und du sagst, I've lost 100 million in the lottery. Ich habe 100 Millionen in der Lotterie gewonnen. And I get really sad. Und ich werde sehr traurig. Oh nein! Why didn't I win anything? Wieso habe ich nichts gewonnen? Why don't you? Why still I win any money? So hast du jetzt und ich nicht. Do you know what that would be? Wisst ihr, was das sein würde? Sehr egoistisch. The only right way to act is like I'm so happy for you. Der einzig richtige Weg, um zu reagieren, ist zu sagen, ich bin so glücklich für dich. Schau mal. Love never seeks its own desire. Liebe sucht nie das Ihre. It doesn't do it. Sie macht das nicht. So if when I go to Jesus, I win. Also wenn ich zu Jesus gehe und also gewinne, gain you. Much more than the lottery. Und zwar viel mehr als im Lotto. Shouldn't you be happy that I just won? Dann solltest nicht du glücklich sein, dass ich gewonnen habe? No, I'm gonna do when you go. Und ich habe dir gesagt, das ist, was ich machen werde, wenn du gehst. Paul says right in the very next scripture. Und schau, was Paulus im nächsten Vers sagt. Er sagt das. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, I shall choose. I cannot tell. So weiß ich nicht, was ich wählen soll. From heart pressed between the two. Denn ich werde von beiden bedrängt. Having a desire to depart and be with Christ. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein. It's far better. Was auch viel besser wäre. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. Aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euren Willen. So Paul selflessly decided, I'm going to remain on earth because it's better for the other people. So Paulus hat selbstlos entschieden, dass er auf der Erde bleiben werde, weil es für die anderen besser sei. Very clear. Er war sehr klar. For him, it would be much better to go. Für ihn wäre es viel besser zu gehen. You know what's really, really sad? Wisst ihr, was sehr sehr traurig ist. That basically the only people that I know who want Jesus to come back or want to go there. Das sind die einzigen Leute, die wollen, dass Jesus zurückkommt oder in den Himmel gehen möchten. It's because he can't hear, but I'm so. It's because they have a depressed, miserable, messed up life and they want Jesus to finish this and they have a better life. Dann ist es einfach, weil sie ein miserables, chaotisches Leben haben und sie möchten, dass es zu Ende geht und ein besseres Leben haben. Aber denk darüber nach. That's really terrible. Das ist wirklich schlimm. So, why is my desire to leave this earth and go to heaven so big when I have an amazing life here on earth? Wieso habe ich den tiefen Wunsch, in den Himmel zu gehen, diese Sehnsucht, wenn ich ein so wundervolles Leben habe hier auf der Erde? It's not because of the streets of gold. No. Es ist nicht für die Straßen von Gold. Not because there's no sickness. Und auch nicht, weil alles perfekt ist. That's also. It's not because everything is perfect. Und es ist auch nicht, weil dort alles perfekt ist. But it's because there's somebody there that I want to be with forever. Aber weil es jemand gibt, mit dem ich für immer sein möchte. And his name is Jesus. Sein Name ist Jesus. He's my bridegroom. Er ist mein Bräutigam. Er ist mein Liebhaber. Er ist mein Freund. I've never met anyone or have never had anything on this earth that only in the farthest compares to Jesus. Und ich habe noch nichts auf dieser Erde angetroffen, das nur ein bisschen vergleichbar sein könnte mit Jesus. There's no comparison. Weil da gibt es nichts Vergleichbares. You could win anything on this earth. It doesn't even compare to the beauty of Jesus. Du kannst alles auf dieser Erde gewinnen und es ist nicht vergleichbar mit der Schönheit von Jesus. So when Paul says about I'm hard pressed between two things, I want to go there. Und wenn Paulus sagt, ich bin bedrängt von beidem, ich möchte am liebsten dorthin gehen, he was never talking about the beauty of heaven. Dann hat er nie über die Schönheit vom Himmel gesprochen. He says, so wisst ihr, was er sagt? He says, I'm hard pressed between these two things, staying here or depart and be with Christ. Sondern er sagt, ich bin bedrängt von den beiden Sachen, hier bleiben oder mit Christus zu sein. Look, he says, for me, I have a desire to depart and be with Christ, which is far better. Schau, er sagt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. He's not talking about a state, he's not talking about a place, he's talking about a person. Er redet nicht über ein Ding oder um einen Umstand oder einen Ort, sondern über eine Person. To spend eternity with the love of your soul, with your bridegroom, with the one you've redeemed, has redeemed you, there is nothing better than you can ever. Sondern darüber Ewigkeit mit dem zu verbringen, der deine Seele liebt, der dich erkauft hat. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wir haben einfach Jesus zu unserem Leben hinzugefügt, um unser Leben ein bisschen besser zu machen. Und das ist, was die meisten Christen tun. Oh, I'm going to hell. I need Jesus to save me. Get me there. Aha, ich gehe zur Hölle. Ja, nein, ich brauche Jesus, dass er mich rettet, dass ich in den Himmel komme. Aber hör zu. Extra in your life to fix your problem. Jesus is everything. Jesus ist nicht nur ein kleiner Zusatz in deinem Leben, um Probleme zu lösen, sondern er ist alles. He is the one that you're going to spend eternity. Er ist der, mit dem du Ewigkeit verbringen wirst. You know, when I was dead, when I was in heaven. Und wisst ihr, als ich tot war und im Himmel war? Jesus showed me many, many things in heaven. Da hat mir Jesus ganz viele Dinge im Himmel gezeigt. And he was one of the most impressive things. Und da war etwas, was mich am meisten beeindruckt hat. Everywhere Jesus and me passed. Überall, wo Jesus und ich durchgegangen sind. So everything prostrated before him. Hat sich alles vor Jesus niedergeworfen. No, I'm not talking about only people. Und ich sage nicht einfach Leute. Rivers came out of the riverbed and prostrated before Jesus. Sondern die Flüsse kamen aus ihren Bachbetten raus und haben sich vor Jesus niedergeworfen. The trees prostrated before Jesus. Und die Bäume haben sich vor Jesus niedergeworfen, also niedergebeugt. Thing prostrates before the one who is the center of the universe. Alles hat sich vor dem niedergebeugt, niedergeworfen, das Zentrum vom Universum ist. The one that you are going to spend eternity. Und das ist mit ihm, wo ihr die Ewigkeit verbringen werdet. Once you understand. Und wenn du das mal verstehst, heart is going to cry. So dann wird dein Herz schreien. Me, to live is Christ, and die is nothing else but gain. Und für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. And you will learn to be homesick too. Und dann wirst du es auch lernen, Heimweh zu haben, dich danach zu sehnen, mit Jesus I'm zu sein. Und möge die Braut Jesus sich nach Jesus sehnen, Heimweh nach seinem Bräutigam haben. Und das ist der Schrei meines Herzens. Danke, dass ihr zugeschaut habt.